WDR 5 Doc 5, das Feature. Privat vor Staat. Diesem Glaubenssatz folgend haben Politiker vor einem Jahrzehnt den deutschen Immobilienmarkt für Finanzinvestoren aus dem In- und Ausland geöffnet. Wohnungen sind weit mehr als früher zur Handelsware geworden, mit drastischen Konsequenzen für Mieter und viele Stadtverwaltungen. Wie viele Fischstäbchen haben Sie denn dabei? 300. Jeder kriegt zwei, also 150 Portionen Fischstäbchen. Monopoly mit Mietern. Wir werben heute dafür, Miethaie zu Fischstäbchen nicht nur zu verarbeiten, sondern auch zu essen, und zwar kostenlos. Finanzinvestoren am Wohnungsmarkt. Wer also Miethaie zu Fischstäbchen verzehren möchte, hier am Stand kostenlos zwei wirklich leckere Fischstäbchen aus bestem Miethaiefleisch. Ein Feature von Beate Hinrichs. Privat vor Staat. Da gibt es keinen Widerspruch in dem Sinne zwischen Mieter- und Renditeinteressen. Hier sind ca. 2700 Wohnungen. Von denen denken wir, dass vernachlässigte Wohnungen ca. 1800 sind. Und hier leben um die 6000 Menschen im Stadtteil Chorweiler Zentrum. Also die grau-gelben Häuser, die dort wie so ein Riegel zu sehen sind, das sind die Häuser an der Stockholmer Allee. Dann haben wir hier diese weiß-roten Häuser, das ist die Osloer Straße, und das sind im Prinzip die Häuser, die unter Zwangsverwaltung stehen. Dann haben wir hier diese Häuser mit den roten oder orangen, gelben und blauen Balkonen und die Häuser am Liverpooler Platz. Das sind die Häuser von einer Gesellschaft, die man auch als Heuschrecke bezeichnen kann. Und die haben genau im Prinzip die gleichen Probleme wie die zwangsverwalteten Häuser, nur dass sie eben im Besitz einer Immobilienfirma sind. Ein Hochhaus wie viele in Chorweiler. 14 Stockwerke, Dutzende Klingelschilder. Ein paar marode Stufen führen zur Eingangstür. Das schlägt unheimlich zu. Also finde ich für Kinder jetzt auch nicht so un. Nee, also gibt es ein Problem mit dem Dach. Da gibt es irgendwelche Undichtigkeiten. Die größte Plattenbausiedlung Nordrhein-Westfalens galt in den 70er Jahren als Vorzeigeprojekt. Mitten im Grünen am Kölner Stadtrand. Gut angebunden, eigenes Einkaufszentrum, umfassende soziale Dienste. Motto: Urbanität durch Dichte. Bauherr war die gewerkschaftseigene neue Heimat. Die ging in Konkurs. Die Wohnblocks wurden an Privatinvestoren verkauft. Und mit dem Image ging's bergab. Und jetzt hat sie Natascha erzählt. Natascha weiß nicht, ob sie es eher privat oder weil sie nett ist, es erzählt hat. Wenn die Stadt jetzt die Miete kürzt, gehen die sofort vor Gericht. Mhm. Peng. Und Natascha sagt, dass dann, wenn die Mieter, ne, vom Gericht ein Schreiben kriegen wegen dieser Sache, dann wissen wir ja, was los ist. Marion Küppers ist Mieterberaterin in Chorweiler. Also ich hatte auch gewisse Vorurteile, gebe ich zu, bevor ich hier tätig wurde. Das Klischee sagt, die Leute hier sind kriminell und bildungsfern. Die Statistik sagt, sie sind nicht straffälliger und nicht dümmer als andere Kölner. Menschen aus 108 Nationen leben hier. Dreimal so viele wie im Kölner Durchschnitt empfangen Sozialleistungen. Doppelt so viele sind arbeitslos. Überdurchschnittlich viele alt. Ein Viertel mit Problemen. Aber kein Problemviertel. Es gibt hier keine Mittelschicht. Also jedenfalls nicht so im Zentrum. Das ist einfach anders als woanders. Sigi Heid vom Sozialbüro der katholischen Kirche in Chorweiler. Aber trotzdem ist es auch gut, so wie es ist hier. Und lässt sich so auch leben und auch wohnen. Es darf halt nicht von zu vielen Seiten schwierig sein. Und deswegen ist es gerade wichtig, dass man die Wohnverhältnisse stabil hält für so einen Stadtteil. Die Wohnverhältnisse sind aber nicht stabil. Natürlich gibt es auch in Chorweiler seriöse Vermieter. Aber rund zwei Drittel der Wohnungen sind heruntergekommen. Die ist einfach alt und die Heizung ist schon rein. Ach Gott. Was hier noch positiv ist. Etwa 560 davon gehören einem Finanzinvestor namens BGP. Etwa 1200 Wohnungen sind im Besitz einer seit Jahren insolventen Unternehmerin aus Niedersachsen. Sie werden von einem Kölner Rechtsanwalt zwangsverwaltet. Im Januar 2013 sind sie knapp der Zwangsversteigerung entgangen. Es besteht ein Sanierungsstau seit weit über 40 Jahren. Das heißt im Klartext, die Rohrleitungen sind teilweise verschlammt. Die Architektin Marion Küppers. Es gibt teilweise Fensteranlagen aus Alu, die thermisch nicht getrennt sind. Was heißt, dass Tauwasserbildung im Innern des Raums entsteht, was unwillkürlich zu Schimmelbildung führt. Teilweise sind die Wärmedämmungen in den Fassaden verrutscht. Das heißt, es ist überhaupt keine Wärmedämmung mehr vorhanden. Vom Optischen jetzt mal ganz abgesehen. Also es müsste komplett saniert werden. Gäbe es denn Ersatzwohnungen, um die Mieter rauszuholen, wenn nicht bei laufendem Betrieb saniert wird? In Köln? Nein. Ganz klar nein. In Köln herrscht absolute Wohnungsnot und das gibt's nicht. Ach, vielleicht Moment. Moment, ja. Machen wir da auch auf. Dankeschön. Alles ist bei uns, ja. Alles. Muss man immer einmal der Aufzug, einmal der, weißt du, was hier los ist. Ein schmächtiger älterer Mann versucht, mit seiner fülligen Frau im Rollstuhl das Haus zu verlassen. Er wuchtet die Gattin erst durch eine enge Brandschutztür. Dann durch eine weitere schwere Metalltür. Können wir irgendwie was helfen? Schließlich 10 steile Stufen hinunter. Der einzige Weg nach draußen. Der Aufzug ist defekt. Mal wieder. Also das ist der einzige Aufzug, der jetzt funktioniert für die beiden Häuser. Weil der andere ist seit 3-4 Tagen nicht mehr benutzbar. Und hier kennen wir halt im anderen Haus einen Herrn, der hat, glaube ich, schwer Parkinson und so. Und für den ist es wirklich eine Tortur. Ja. Weil hier der Aufzug... Der geht nämlich, ich glaube, nur bis zum 10. UG und der Herr wohnt im 11. UG. Also es ist ein Drama. Es gibt hier viele Menschen, die auch von Transferleistungen abhängig sind oder auch in schwierigen finanziellen Situationen leben. Und es gibt viele Menschen, die aus Unrechtssystemen kommen und die auch nicht dieses Potenzial kennen, solche Dinge auch rechtlich anzupacken oder überhaupt anzupacken. Und von daher ist das also, erkennen viele Menschen nicht ihre Möglichkeiten, selber Dinge zu ändern. Und das ist auch sehr schwer zu vermitteln. Hier sind offiziell halt Keller. Also im 3. OG sind Kellerräumlichkeiten. Aber nicht nur. In der Ecke gibt es auch Wohnungen. Die Hausverwaltungen sparen nicht nur an der Instandhaltung und der Modernisierung. In manchen Häusern gibt es regelmäßig Wasserrohrbrüche. In solchen Fällen müsste eigentlich ein professionelles Unternehmen trocknen und sanieren. Eigentlich. Auf Reparatur meinen Keller, wo Rohrbruch war, habe ich ganze Jahr gewartet, um Wasser beseitigen, ja. Und alle meine Sachen wurden kaputt. Jetzt stelle ich meinen Fahrrad auf dem Balkon, weil will ich nicht mehr da was zu stellen. Wie lange stand das Wasser im Keller? Ja, ich glaube, fast ganzes Jahr, 8 oder 9 Monate. Ich habe alles geschrieben, ich habe vielmal Briefe geschrieben. Und dann habe ich gefragt, was machen Sie mit meinen Briefen, weil ich keine Antwort bekommen habe. Ja. Natalia Tschesnowa blättert in einem Ordner voller Briefe und Fotos, die zeigen, wie ihr Keller 20 Zentimeter hoch unter Wasser steht. Einmal pro Woche hat die Verwaltung Sprechzeit. Einmal pro Woche meldete Natalia Tschesnowa den Wasserschaden. Weil ohne Erfolg. Wir kommen, morgen, übermorgen, morgen. 10 Jahre, weil unsere Tür... Manche Probleme sind älter als die gegenwärtigen Besitzverhältnisse. Die russischstämmige Ingenieurin und ihre Freundin hatten in Deutschland nicht mit ihnen gerechnet. Ja, diese Fenster ist unsere... große Probleme, weil wir alle haben eine Glasung, ja? Und immer im Winter unsere Fenster weinen, immer. Sie sind immer nass, sie sind immer nass. Ja, das Wasser läuft und Schimmel wächst. Wir haben zu Hause keine solche Probleme, wir haben keine Einglasung. Ich habe einfach nie gewusst. dass sowas existiert. Ja, ich habe das zu Hause heißt in Russland. Ja. Wo waren Sie in Russland? In St. Petersburg. Das ist im Norden. Wahrscheinlich deswegen haben wir zwei Glasfenster, wahrscheinlich. Aber da war kein Problem. Privat vor Staat. Das musste ich auch erst lernen, dass solche Hochhäuser in Chorweiler eine lukrative Anlage sein können und dass man damit auch noch irgendwo Geld machen kann. Das hätte ich mir persönlich nie träumen lassen. Die lukrative Anlage sind oft Wohnungen, die der öffentlichen Hand gehört haben. Seit der Jahrtausendwende haben Bund, Länder, Gemeinden und kommunal geführte Betriebe rund 1 Million Wohnungen verkauft. Ein Drittel ihres Besitzes und knapp 5% des gesamten Mietwohnungsbestandes. Gekauft haben überwiegend ausländische Finanzinvestoren, ganz besonders in Nordrhein-Westfalen. 2008 verkaufte die landeseigene LEG NRW 90.000 Wohnungen an den Whitehall Real Estate Fund der US-amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs für 3,4 Milliarden Euro. 2005 veräußerte das Energieunternehmen E.ON sein ehemals gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Viterra AG mit 138.000 Wohnungen. Die hatten ursprünglich dem staatlichen Energiekonzern Feber gehört. Neuer Eigentümer wurde die deutsche Annington Immobiliengruppe bzw. der dahinterstehende britische Private Equity Investor Terra Firma. Kaufpreis 7 Milliarden Euro. In den kommenden 6 Jahren machte die deutsche Annington, eines der größten Wohnungsunternehmen in der Bundesrepublik, einen Gewinn von über 593 Millionen Euro. In den Boomzeiten haben die Investoren die Gebäude vor dem Kauf nicht einmal begutachtet. Ein Helikopterflug über das Areal hat oft gereicht. Ihr Ziel? Hohe Rendite, schneller Exit. Der Markt schien vielversprechend. Deutsche Grundstückspreise und Mieten gelten im internationalen Vergleich als niedrig, lassen also Spielraum für Erhöhungen. Gerade große Wohnblocks mit einkommensschwachen Bewohnern, auch Plattenbauten, versprachen Gewinn. Umso mehr, wenn die Miete vom Amt gezahlt wird, etwa für Hartz-IV-Empfänger. Die Renditeziele, die dort ausgegeben werden, die sind atemberaubend. Ja, also 15-20% jährliche Rendite auf das eingezahlte Eigenkapital nach Inflation. Das ist so die Größenordnung. Es profitieren die Finanzmakler, die Banken und alle, die bei ihnen ihr Geld lassen. Hedgefonds, Pensionsfonds, Lebensversicherungen, große private Investoren und kleine. Im Fall der BGP gibt es über 50.000 australische Aktionäre. Die Finanzkrise hat diesem Handel kurzzeitig einen Dämpfer verpasst. Mittlerweile wird ein Großteil der privatisierten Bestände weiterverkauft. Manche Siedlungen haben 3-4 Besitzerwechsel hinter sich. Jeder neue Eigentümer will die durch den Kauf entstandenen Schulden mit der Miete wieder hereinbekommen. Resi 4. Ja, das habe ich alles nicht verstanden. Hier, ich habe hier Resi 9. Residential 4 heißt die, ja. BGP Resident, die ist mal Babcock und Braun Residential. Und das haben die vorne immer so ein bisschen umfirmiert. Aber die hießen erstmal Residential 4. Hier sind, wir haben fest, genau, Norddeutschland steht ja hier. Ja. Wir haben 3 Objektgesellschaften in Köln. Domus, Norddeutschland und Residential 9. Aha. Sigi Heid versucht schon lange, mehr über den Investor BGP herauszufinden, der hunderte Wohnungen in Chorweiler besitzt. Wie auch in Münster, Kiel, Berlin und anderen Städten. Die Schwierigkeit? Unter dem Dach der BGP gibt es dutzende Gesellschaften in mehreren Ländern. Und der juristische Augenblick, jetzt habe ich das irgendwie verschlagen. Sigi Heid blättert gemeinsam mit Knut Unger vom Mieterforum Ruhr in Bilanzen irischer Geldinstitute. Die befindet sich ja in Abwicklung. Das ist ja, die BGP ist ja eigentlich eine Abwicklungsgesellschaft. Die BGP ist das Produkt des australischen Private Equity Investors Babcock & Brown und des Immobilieninvestors GPT Group. 2009 wurde Babcock & Brown im Zuge der Finanzkrise insolvent und wurde liquidiert. Überlebt hat die BGP Investment Holding in Luxemburg und Malta. Das ist so etwas wie so ein Zombie, ja? Die versuchen, sogenannte insolvenzfeste Gesellschaften immer zu machen. Es darf nicht passieren, dass man insolvent geht, weil dann kriegt man ja sein Geld nicht zurück. Also die Gläubiger müssen durch eine komplexe Struktur so geschützt werden, dass sie auf jeden Fall immer noch irgendwas bekommen können. Und wenn man da also keine Lösung findet, dann hat man praktisch nicht den Konkursfall, aber diesen Default-Event. Und dann gibt es aber eine Phase von 2 oder 3 Jahren, die ist in den Verträgen festgelegt, wo die Immobilien verwertet werden müssen. Und dafür ist dann jemand anders zuständig, wieder eine andere Bank. Das Management von Zahlungsströmen sind bestimmte Banken für zuständig, aber auch für diese Abwicklung. Dann haben wir solche Trustees, heißen die, und oft ist das die Deutsche Bank, aber mit der Niederlassung in London, die zuständig ist für diese treuhänderische Abwicklung im Falle so eines Default-Events. Die Banken, wenn die in solche Risiken gehen, dann machen die höchstens eine Überbrückungsfinanzierung. So kann man das vielleicht ausdrücken. Und da ist aber von vornherein die Perspektive, die Kredite weiter zu verkaufen. Die wollen die also nicht auf der Bilanz halten. Und der Weiterverkauf funktioniert dann also so, da gibt es eine Zweckgesellschaft oder eine Zweckgesellschaft, die sitzt dann meistens in Irland, hat irgendwie 100 Euro Eigenkapital und das sind insolvenzfeste Strukturen und man kann auch sagen, sind Schattenbanken. Sie übernehmen partiell Bankfunktionen, aber sind natürlich formal gesehen keine Banken, unterliegen auch nicht der Bankenaufsicht und eigentlich guckt da niemand so genau hin, also besonders in Irland nicht. Die refinanzieren sich ihrerseits durch die Ausgabe von Anleihen. Ja, und das, was sie da treiben, ist überhaupt nicht transparent und durch den deutschen Gesetzgeber oder durch deutsche Aufsichtsbehörden überhaupt nicht zu beeinflussen. Stefan Kofner ist Professor für Wohnungs- und Immobilienwirtschaft an der Hochschule Zittau-Görlitz. Das sind ja immer transnationale Beteiligungsstrukturen und da haben sie ohne weiteres eine dreistellige Zahl von Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. Dreistellige Zahl, ja. Ja, also allein schon eine Übersicht zu gewinnen, welche Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und Asset Management und Servicegesellschaften, welche gibt es da überhaupt? Wie sind die Beteiligungsverflechtungen? Welche Funktionen haben die eigentlich jeweils? Und da muss man also schon Zeit aufwenden. Die Komplexität entsteht ja vor allen Dingen auch aus Motiven der Steueroptimierung oder der Steuervermeidung. Das ist ja das, was ein Bürger kaum versteht. Wenn Sie privat ein Grundstück kaufen, dann müssen Sie Grunderwerbsteuer bezahlen. Wenn Sie aber 1000 Wohnungen als komplettes Unternehmen kaufen, zahlen Sie kein Geld. Es kann nicht sein, dass ganze Unternehmensverkäufe aus finanztechnischer Sicht vollkommen steuerfrei bleiben. Möglichst wenig Steuern auf möglichst hohe Gewinne zahlen, das ist legal und erzeugt oft das, was man landläufig eine Briefkastenfirma nennen könnte. Michael Schleicher, langjähriger Leiter des Kölner Wohnungsamtes und später der Projektgruppe Chorweiler, sieht noch einen anderen Vorteil für die Investoren. Wenn Ihr Vermieter nur anonym ist, weit weg sitzt, auf den Jersey-Inseln. Wie viel Motivation entwickelt man, gemeinschaftlich was zu machen? Grundsätzlich muss man ja sagen, jeder Investor, der Wohnungsbestände kauft, der muss eigentlich ein Interesse daran haben, diese Bestände auch zu erhalten. Sonst geht ja sein eigenes Vermögen auch hinunter. Und er muss auch sich überlegen, auch wenn er nur einen kurzen Zeithorizont hat, wenn er sagt, ich möchte nur 2, 3 Jahre hier investiert bleiben, er muss ja damit rechnen, der neue Käufer prüft intensiv, wie diese Bestände aussehen. Und dann wird er einen entsprechenden Abschlag auf die Bestände auch hinnehmen müssen. Also von daher kann das kein Massenphänomen sein. Michael Vogtländer ist Leiter des Kompetenzfelds Immobilienökonomik am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Der vehemente Befürworter jeglicher Privatisierung hält das Geschäftsgebaren von Firmen wie der BGP für eine Ausnahme. Der Finanzmarkt erfordere geradezu solche Strategien, widerspricht André Holm, Stadtsoziologe an der Humboldt-Universität Berlin. Die haben nämlich sozusagen keine Substanzorientierung mehr in ihrer Bewirtschaftung. Also ein klassisches Wohnungsunternehmen rechnet mit 30, 40, 50 Jahren Bewirtschaftungsstrategie. In diesem Zeitraum soll möglichst viel Rendite erwirtschaften. Wenn Sie in den Finanzsektor wechseln und dort herumfragen, also was sind die Zeiträume, in denen gerechnet wird, dann sind das Umschlagzeiten, die manchmal nur ein paar Wochen, ein paar Monate dauern. Und das heißt, die Strategie ist vielmehr bilanzorientiert. Es geht darum, dass man den sogenannten Cashflow hat, der dann nämlich für die Anleger interessant ist. Und das heißt, es geht zulasten der Substanz. Das haben auch Politiker im Düsseldorfer Landtag erkannt und eine Kommission eingesetzt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ein klein wenig noch um Ruhe bitten. Wir müssen uns noch so 10 Minütchen konzentrieren, dann haben wir es doch geschafft. Alle Beobachter von links bis rechts, von Mietervereinen bis zu Immobilienbesitzern, haben die Enquete begrüßt. Mit dem Ergebnis war jedoch kaum einer zufrieden. statt Forderungen zu stellen, habe die Arbeit der Kommission vor allem deutlich gemacht, wie schwach die Kommunen mittlerweile geworden sind, wenn es um das Dach über dem Kopf geht. Jetzt ist ein Komplex, der da rausgekommen ist, dass die kommunale Wohnungsaufsicht gestärkt werden soll. Knut Unger vom Mieterforum Ruhr. Und im Ergebnis bedeutet das, dass wahrscheinlich nur ganz wenige Städte das nutzen werden. Ganz viele Städte haben nicht mal mehr ein Wohnungsamt. Die haben überhaupt keine Leute, um die einzusetzen bei der Anwendung des Wohnungsaufsichtsgesetzes. Es ist keine Perspektive, beispielsweise eine Rekommunalisierung der privatisierten Bestände tatsächlich in Angriff zu nehmen. Ja, also da wurden innerhalb der Kommissionstätigkeit von einzelnen Gutachtern ja auch Vorschläge präsentiert. Die tauchen im Prinzip nicht in den Berichten der Enquete-Kommission auf. Also aus der Perspektive wurde natürlich auch eine Chance vergeben. Ja, man ringt sich sozusagen nicht zu einer tatsächlichen Umkehr des Privatisierungsfehlers in NRW durch. Privat vor Staat. Wir sind zurück in der Mitte der Wohnungswirtschaft und hoffen, dass wir Fehler, die wir vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben, nicht wiederholen. Dirk Schmidt ist Sprecher der GAGFA, dem Konzern mit mehr als 150.000 Wohnungen in ganz Deutschland, eilt ein schlechter Ruf voraus. In den Jahren 2005 bis 2011 machte die GAGFA einen Gewinn von 340 Millionen Euro und wurde gleichzeitig zum Lieblingsfeind von Mietervereinen. Für uns war das wichtig, nach den Jahren der Wirren und der Probleme, die wir zweifelsohne auch im kommunikativen Bereich hatten, wieder zurückzukommen an den Tisch und sich mit den Menschen, die für unser Geschäft wichtig sind, das ist die Politik, die Medien, die Mietervereine, die Kommunen, wieder an einen Tisch setzen zu können und mit denen zu besprechen, was eben die Anforderungen sind. Anders als die BGP und andere kleine Finanzinvestoren war die GAGFA ursprünglich ein gut geführtes Wohnungsunternehmen. Das hat bis 2004 der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte gehört. Dann haben Finanzminister Hans Eichel und Sozialministerin Ulla Schmidt, beide SPD, die GAGFA mit damals 80.000 Wohnungen verkauft. An den US-amerikanischen Investor Fortress. Zwei Jahre später veräußerte die Stadt Dresden ihre kommunale WOBA mit 48.000 Wohnungen für 1,7 Milliarden Euro an die GAGFA, nun im Privatbesitz des Investors Fortress. Der Deal sorgte bundesweit für Aufsehen. Dresden, 7 Jahre nach dem WOBA-Verkauf. Die Fußgängerzone nahe der Prager Zeile, dem angeblich längsten Wohngebäude Deutschlands, einem Plattenbau aus DDR-Zeiten. Das weiß gestrichene Scheibenhochhaus in der Innenstadt sieht einladend aus. Die GAGFA rühmt sich, es für 24 Millionen Euro modernisiert zu haben. Ein Prestigeprojekt. Kritiker entgegnen, die Stadt Dresden habe die Sanierung vor dem Verkauf bereits beschlossen und in Teilen finanziert. Überhaupt seien die meisten Gebäude, die die GAGFA in Dresden übernommen habe, in weit besserem Zustand gewesen als vergleichbare Bestände in Westdeutschland, weil nach der Maueröffnung in der Ex-DDR viel investiert worden sei. So oder so, wie in Chorweiler sieht es hier nicht aus. Also das ist ja auch Rasenwert bei mir. Auch nicht bei Ina Schöttle, einer Mieterin im Stadtteil Striesen. Das sollte eigentlich ursprünglich ein Kinderzimmer sein. Ich habe das Kinderzimmer für Schlafzimmer umgerüstet. Wie gesagt, passt alles rein, ein bisschen kompakter, aber gemütlich. Ja. Ja. Wie viele Zimmer haben Sie? 3. Mit sichtbarem Stolz zeigt sie die helle Neubauwohnung, die sie mit ihrem 17-jährigen Sohn bewohnt. Ursprünglich Schlafzimmer, jetzt ist das Kinderzimmer von meinem 17-jährigen Sohn. Ah, okay. Der ist ein Fußballfan, ja. Wie man sieht. Ja, in der Tat. Schön. Und momentan ist er bei der Fahrschule, möchte seinen Führerschein machen, wie gesagt, also war sehr traurig. Hat gesagt, oh, ich verpasse was, ne? Ich zahle jetzt über 400 Euro. Für wie viele Quadratmeter? Knappe 60 Quadratmeter. Und wie gesagt, also das ist natürlich also für diese Top-Lage, wo ich mich jetzt befinde, Lidl vor der Nase, ein paar Meter weiter Kaufland, Verkehrsmittel, das haben Sie selbst erlebt, also richtig, also erste Sahne, man braucht überhaupt kein Auto. Nicht? Und großer Garten vor der Nase. Richtig, also bis zur Elbe brauche ich ja so 10 Minuten mit dem Fahrrad. Also für diese Lage würde ich sagen, also der Preis ist angemessen. Keine Klagen über einen unerreichbaren Vermieter, keine Klagen über bauliche Mängel, keine Klagen über ausfallende Aufzüge, keine Klagen über Schimmel an den Wänden. Zufriedene Mieterinnen und modernisierte Wohnungen bei einem Finanzinvestor? Das kommt daher, weil wir ja bis vor kurzem in Dresden ein Mieterparadies hatten. Wir hatten ja um die Jahrtausendwende einen Wohnungsleerstand von etwa 20%. Inzwischen hat sich das Blatt gewandelt. Seit etwa 2010 haben wir einen Wohnungsmangel, noch keine Wohnungsnot, aber einen Wohnungsmangel. Das hat aber auch die Ursache, dass die GAGFAH in Dresden einen überwiegend guten Bestand übernommen hat. Peter Bartels ist seit mehr als 2 Jahrzehnten Vorsitzender des Mietervereins Dresden und Umgebung und ein kämpferischer Kritiker des WOBA-Verkaufs. Der hat vielen Bewohnern das beschert, was für etliche Finanzinvestoren typisch ist. Überhöhte Nebenkostenabrechnungen etwa. Oder die berüchtigte Flatrent. 10 Euro mehr im Monat für die Garantie, dass die Grundmiete 2 Jahre lang gleich bleibt. Allerdings oft über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Nur im Kleingedruckten stand das Wörtchen freiwillig. Das Dresdener Problem sind nur selten empörte Mieter mit Schimmel an den Wänden. Das Dresdener Problem ist ein strukturelles. Die Stadt hat ihr Tafelsilber aus der Hand gegeben. Die Kommune als Lebensgemeinschaft ihrer Bürger hat kaum noch Einfluss darauf, wie, wo und für wen Wohnraum angeboten oder neu geschaffen wird. Mietervereinschef Peter Bartels befragt, wer denn eher sein Gegner sei. Im Vertrag mit der GAGFAH im Moment die Stadt. Zumal der Konzern seit einiger Zeit an seinem Image arbeitet. Der Hauptaktionär, der US-amerikanische Finanzinvestor Fortress, hat seine Anteile auf unter 50% gesenkt. Die Vorstände des Unternehmens kamen jahrelang aus Großbritannien oder den USA, waren keine Wohnungswirte und taten Mieterbeschwerden als Nörgelei ab. Der neue Chef, Thomas Zinnöcker, kommt von einem privaten Wohnungsunternehmen in Deutschland. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit dem neuen Chef des GAGFAH-Unternehmens, dem Herrn Zinnöcker, und er sagte einen interessanten Satz: Wir verlangen doch keine Miete, die der Mieter nicht bezahlen kann. Wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, bedeutet das doch, man geht immer mit einer besonders hohen Miete rein, wenn man eine Wiedervermietung macht oder eine Neuvermietung macht. Und schaut, ob man für diesen Mietpreis einen Mieter bekommt. Ist kein Mieter da, der für diesen Preis die Wohnung mieten will, dann geht man mit dem Mietpreis etwas runter und man geht so weit runter, bis man einen Mieter findet. Der Mieterverein geht immer hin und sagt, ein gesunder Wohnungsmarkt ist dann da, wenn 10% Leerstandsquote da ist. Das ist absoluter Unsinn, gesamtwirtschaftlich betrachtet, weil sich dann einfach die Vermögenssubstanz Immobilien sich nicht refinanziert. Und sozialer Wohnungsbau in Dresden ist sozusagen das Allergeringste, was wir derzeit brauchen, aber ganz andere Sorgen. Hartmut Vorjohann ist Finanzbürgermeister der Landeshauptstadt Dresden und Vordenker des WOBA-Verkaufs. Na klar, hat es Alternativen gegeben. Also wir haben das ja nicht verkauft, weil wir irgendwie denken, da können andere besser wirtschaften mit unseren kommunalen Beständen, sondern wir waren in der Haushaltsnot. Und da war halt die Frage, wie ist der politische Abwägungsprozess? Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und am Ende dieses Abwägungsprozesses hat man halt gesagt, dann verkaufen wir den Eigentumstitel an unseren Wohnungen. Die Wohnungen bleiben ja hier. Chris Kaufmann, die seit 1999 für die Linke im Dresdner Stadtrat sitzt, spezialisiert auf Stadtentwicklung und Wohnen, kann sich dem Argument nicht anschließen. Die Stadt oder die Stadtverwaltung ging da relativ naiv ran, wie viele andere Kommunen auch. Es war ein gesundes Unternehmen, was auch Gewinne erwirtschaftet hat. Die GAGFAH ist per se nicht böse, aber die fährt natürlich langfristig, denke ich, auf Verschleiß und setzt häufig auch auf die Hilflosigkeit vieler Mieter. Was wir uns außerdem noch auferlegt haben, ist diese sogenannte Schuldenfreiheit. Die Kommunale unter dem Motto, jetzt haben wir das Unternehmen versteuert, jetzt dürfen wir aber auch keine weiteren Schulden mehr machen, weil wir sind jetzt schuldenfrei. Die Stadt hat seitdem im Grunde genommen mit Hilfe ihrer Gesellschaften dieses Schuldengebot immer wieder umgehen können. Also nicht sie, die Stadt Dresden, sondern ihre Gesellschaften machen jetzt die Schulden. Naja. Privat vor Staat. Was passiert eigentlich, wenn ich mich als Kommune weigere, meinen Tafelsilber zu verkaufen. Also kommt dann tatsächlich die übergeordnete Behörde und kann das anordnen. Gibt es, glaube ich, noch keine Beispiele dafür, dass das tatsächlich passiert ist. Das heißt, da wird auch viel im vorauseilenden Gehorsam entschieden. Der Berliner Stadtsoziologe André Holm gehört zu den schärfsten Kritikern der massiven Privatisierung. Und wir sehen das nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern, dass die Austeritätsorientierung, also die Orientierung an unbedingt ausgeglichenen Haushalten, zum Hauptmotiv fürs politische Handeln wird. Und das stellt eigentlich wesentliche Funktionen, die also gerade Kommunen und Städte traditionell hatten, also nämlich Versorgung der Bewohner der Stadt mit bestimmten Infrastrukturen und auch mit Wohnungen oder mit guten Lebensbedingungen, das stellt es zurück hinter solche finanzpolitischen Orientierungen. Und wir sind da weltweit in so einer politischen oder ideologischen Schuldenfalle. Die Befriedigung eines Grundbedürfnisses dürfe nicht allein eine Frage der Rendite sein. Darum argumentieren andere Fachleute, kommunale und genossenschaftliche Wohnungsunternehmen lieferten Extras, die gewissermaßen ideell berechnet werden müssten. Sie nennen das Stadtrendite, etwa Nachbarschaftshilfe, Hausaufgabenbetreuung, Gemeinschaftsgärten oder Sportangebote. Der Immobilienexperte Stefan Kofner. Bei all diesen Themenfeldern der Stadtrendite, Klimaschutz, Denkmalschutz, soziale Segregation und so weiter, da kommt es darauf an, da muss praktisch Verzicht geleistet werden in Form von Bilanzrendite, um die Stadtrendite zu fördern. Ja. Wenn jetzt kommunale Wohnungsunternehmen zu reinen Melkkuh degradiert wird, dann können Sie es wirklich dann auch verkaufen. Dann hat es ja auch keinen Sinn, das im öffentlichen Eigentum zu halten. Damit wird sozusagen gerechtfertigt, dass kommunale Wohnungsunternehmen unterstützt werden müssen oder nicht einfach nur nach ihrer sozusagen Wirtschaftlichkeit verglichen werden können mit privaten Unternehmen. Und ich glaube, dass das eine gut gemeinte Aufrechnung und Argumentationslinie ist, die uns langfristig aber dazu bringt, dass wir akzeptieren, dass überhaupt nach einer Rendite gerechnet wird. Wohnung ist keine Ware. Es gab eine Zeit, da war Wohnung weitaus weniger Ware als heute. Bis 1990 wurde Wohnungsgemeinnützigkeit steuerlich gefördert. Das half, den Bestand an Sozialwohnungen auszubauen. Dann kippte die Kohl-Regierung das entsprechende Gesetz. Ohne großen Widerstand. Der soziale Wohnungsbau war in Verruf geraten. Nicht zuletzt durch Mieterferne, Korruption und den anschließenden Bankrott der Neuen Heimat. Jenes gewerkschaftseigenen Konzerns, der auch in Chorweiler gebaut hatte. Susanne Heeg ist Humangeografin an der Universität Frankfurt. Die Großwohnsiedlungen, die von öffentlichen Wohnungsunternehmen realisiert worden sind in den 70er Jahren, sind in der Regel realisiert worden, nie in Abstimmung mit Bewohnern, sondern häufig, kann man schon sagen, gegen Bewohner. Ja? Die öffentlichen Wohnungsunternehmen in den 70er Jahren hatten keine Konkurrenz. Ja, es gab eine große Übereinstimmung mit dem, was sie getan haben. Es wurde politisch unterstützt. Sie waren im Prinzip der wichtigste Akteur auf städtischen Wohnungsmärkten. Das war eher eine Alleinherrschermentalität. Und diese Alleinherrschermentalität hat die öffentlichen Wohnungsunternehmen der 70er Jahre nicht unbedingt groß unterschieden zu der Mentalität oder zur Art und Weise des Umgehens, wie es Private Equity Investoren gegenwärtig tun. Interessant ist immer der Zeitpunkt, zu dem dieses Argument aufkommt, nämlich zuerst zu dem Zeitpunkt, zu dem Öffentliche schon eine lange Zeit über gezwungen waren, wie Private zu wirtschaften. In dem Moment, wo fast alle kommunalen Wohnungsbaugesellschaften gezwungen sind, Profit zu erwirtschaften und nicht, wie früher, darauf verpflichtet sind, keinen Profit zu erwirtschaften, alles zu reinvestieren, in dem Moment agieren sie natürlich wie Private und sind deswegen auch tatsächlich vielleicht nicht besser. Ergebnis? Die öffentliche Hand konnte von nun an ihre Bestände an Privatunternehmen verkaufen, um Löcher im Haushalt zu stopfen. Wir hatten in Berlin das sozusagen sehr plastische Beispiel, dass von vormals 14 verschiedenen Wohnungsbaugesellschaften 6 übrig geblieben sind. Ja, wie sind es weniger geworden? Die wurden fusioniert. Man hat damals gesagt, es ist wohnungswirtschaftlich sinnvoll, die in größeren Einheiten zusammenzuführen. Kein Mensch kann sagen, ob das stimmt, aber das wurde dann gemacht. Und bei dieser Fusion hat der Finanzsenat, also die Finanzabteilung in der Stadtregierung, gesagt, na, wenn die jetzt zusammenkommen, dann ist das ja, als ob die eine Wohnungsbaugesellschaft die andere Wohnungsbaugesellschaft kauft und wir wollen den Kaufpreis haben. Das heißt also, man hat 2 kommunale Wohnungsbaugesellschaften, zusammengeschlossen und die mussten dann zusammen über Neuaufnahme von Krediten oder über andere Aktivierung von Potenzial Geld an den Staat, also an den Besitzer der beiden Wohnungsbaugesellschaften abgeben. Und man hat dann hinterher festgestellt, dass die Wohnungsbaugesellschaften ja hoch verschuldet sind. Ergebnis Nummer 2. Heute fehlen bundesweit 4 Millionen Sozialwohnungen. Der Staat zahlt jedes Jahr Milliarden an Menschen, die ihre Miete nicht aufbringen können. Allein 2011 rund 17 Milliarden Euro. Die sogenannten Kosten der Unterkunft gehören zu den umfangreichsten Sozialleistungen. Vielen Politikern ist das allerdings lieber als kommunaler Wohnungsbau. Dresdens Finanzbürgermeister Hartmut Vorjohann. Sozialer Wohnungsbau ist eine richtige Verschwendung von öffentlichem Steuergeld. Mindestens würde ich das für Dresden sagen. In München kann das ganz anders diskutiert werden, in Köln auch, da kenne ich die Verhältnisse. Nicht aber in Ostdeutschland, und zwar auch in Dresden, ist das ziemlicher Quatsch. Eine andere Perspektive hat Stefan Ferber, Leiter des Wohnungsamtes in Köln. Selbstverständlich wünschen wir uns viel mehr Sozialwohnungen, geförderten Wohnungsbau, allerdings verteilt über die Stadt, natürlich nicht zentriert an einer Stelle. Beim geförderten Wohnungsbau ist aus meiner Sicht wichtig, dass es auch gelingt, private Grundstücke für Sozialwohnungen zu gewinnen. Und da ist im Augenblick eine hochinteressante Diskussion im Rat, gibt es auch einen entsprechenden Beschluss, dass jeder Investor, der in Köln Wohnungsbau machen will, einen bestimmten Anteil an geförderten Wohnungen mitbringt. Das ist für mich genau der richtige Weg. Das führt auch dazu, dass Sozialwohnungen im Stadtgebiet verteilt entstehen. Das heißt also, die Frage ist das der Rendite. Und da ist egal, wer Geld besitzt, um irgendwas zu investieren, hat natürlich Interesse an Rendite. Das ist eine Frage auch sehr stark der persönlichen Motivierung. Deswegen geht's nicht ganz freiwillig. Deswegen gibt's ja auch diese Modelle in München, dass dies als Grundsatz gilt, bebauungsrechtlich, und nicht man diese freie Entscheidung hat, ob man das will oder nicht. Der soziale Wohnungsbau, wie wir in der Bundesrepublik Deutschland gekannt haben, war immer eine sehr interessante und etwas seltsame Angelegenheit. De facto war es immer so, dass der Staat die Profite der Vermieter subventioniert hat. Es ging nie darum, Wohnungen zu schaffen, um sie direkt den Leuten zu geben, die sie brauchen, zu geben im Sinne von zu vermieten, sondern es ging immer darum, den Bau von Wohnungen finanziell zu unterstützen, der sich nicht gelohnt hätte, wenn man ihn nicht unterstützt hätte. Also der Profit von Vermietern, das ist das, was sozialer Wohnungsbau immer unterstützt hat. Der Humangeograf Bernd Berliner kommt zu dem ernüchternden Schluss, Wohnungspolitik sei in Deutschland überwiegend Vermögenspolitik, keine Sozialpolitik. Der Stadtsoziologe André Holm verweist auf Alternativen. Man muss nicht gleich die gesamte Gesellschaft umstürzen, um eine soziale Wohnungsversorgung in den Städten zu organisieren. Und ein relativ klassisches Beispiel für den langfristigen Nutzen und auch für die Durchsetzbarkeit von großen öffentlichen Wohnungsbaubeständen ist ja Wien, ja, die österreichische Hauptstadt. Die haben in den 20er Jahren im sogenannten Roten Wien damals ein Fundament gelegt, dass heute noch 60% aller Mietwohnungen öffentliche Wohnungen, Gemeindewohnungsbau sind. Das Kerngeheimnis des Wiener Wohnungsbaus war aber, dass man es geschafft hat, durch Auflagen in dieser Nachkriegszeit oder Zwischenkriegszeit die Rentabilität von privaten Investitionen in den Wohnungsbau deutlich herabzusenken. Es gab einfach kein Interesse von renditeorientierten Anlegern am Wohnungsbau. Die Preise sind herabgesunken, niemand wollte es haben. Die Stadt hat gesagt, dann machen wir es selber. Das heißt, ich muss im Prinzip durch bestimmte rechtliche, steuerliche, sonstige Rahmenbedingungen die Attraktivität von Wohnungsmärkten in den Städten für renditeorientierte Anleger, die muss ich runterschrauben. Ja, und dann können überhaupt erst die anderen Wohnungsunternehmen und Wohnungsbauträger ins Spiel kommen. Staat vor Privat, Gemeinwohl vor Marktplatz, Mut zu steuerlicher Lenkung und eine aktive bürgernahe Stadtplanung. Das waren die Rezepte, mit denen die Stadt Wien mit ihren heute 220.000 Gemeindewohnungen zur mit Abstand größten Hausverwaltung Europas wurde und damit offenbar nicht schlecht fährt. Warum, fragt André Holm, soll das nicht auch in Deutschland funktionieren? Wenn man tatsächlich eine andere Wohnungspolitik will, muss man andere Eigentümerstrukturen durchsetzen. Wenn man andere Eigentümerstrukturen durchsetzen will, dann muss man die Wirtschaftlichkeitsbedingungen des Wohnungsmarktes in den Städten einschränken. Zu groß die Wohnungsnot in Ballungsgebieten, zu krass die Spekulation mit sogenannten Schrottimmobilien. als dass sich Politiker länger vor dem Thema wegducken könnten, zumindest im Wahlkampf. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD finden sich Restspuren. Wo Wohnungsnot herrscht, sollen beispielsweise die Länder künftig die Mieterhöhungen auf 10% begrenzen dürfen, statt wie bisher auf 15. Auch Finanzinvestoren geraten in den Blick. Die Koalition will, Zitat, wirksame Instrumente gegen grobe Vernachlässigung von Wohnraum prüfen. Das ist ein grundsätzliches Problem in allen Wohnungspolitiken, dass wohnungspolitische Maßnahmen, egal ob sie Förderprogramme sind, die langfristig eine soziale Wohnungsversorgung sichern oder ob es kurzfristige Ausverkäufe von kommunalen Wohnungsbeständen sind, dass die ihre eigentlichen Wirkung erst im Laufe von 10, 15 Jahren entfalten und dass das eigentlich ein Feld ist, in dem man politisch, ja, in diesen kurzen Rhythmen bis zur nächsten Wahl eigentlich nie einen Blumentopf gewinnen kann. Jetzt wird Zeit, dass wir eine kleine Auszeit nehmen, damit wir auch die Chance haben, das, was wir angekommen haben. Vorsicht! Privat vor Staat. In Köln-Chorweiler ist von einer Kehrtwende in der Wohnungspolitik wenig zu spüren. Der Oberbürgermeister hat die Zukunft der zwangsverwalteten Immobilien zur Chefsache erklärt. Sie sollen möglichst nicht an einen Private Equity Investor, sondern ganz oder teilweise an eine Aktiengesellschaft in Stadtbesitz gehen, wenn denn die Rendite stimmt. Der Liverpooler Platz, ein schmuckloser Parkplatz. Nur wenn Wochenmarkt ist, tummeln sich hier die Menschen. An der einen Seite ragen die Häuser bis zu 16 Etagen hoch, die die neue Heimat einst baute und die jetzt die BGP besitzt. Im Erdgeschoss ist ein Raum für den Müll reserviert. Darin steht ein Container, der 16.000 Liter fasst. Hier musst du drüber, wenn du deinen Müll wegbringen willst. Ja? Und dann holst du, der ist, glaube ich, gerade frisch geleert, holst du weit aus und ballerst den Müll da rein. Und wenn Kinder den Müll wegbringen oder du auf dem Weg zur Oper bist und Stöckelschuhe anhast, kannst du den Müll nicht wegbringen. Da bildet sich sowas von Ungeziefer und Geruchsgebilden im Sommer. Man muss es beschreiben. Durch ein enges, hohes Einwurfloch in der Hauswand, direkt unter den Fenstern der Mieter, müssen die Bewohner ihren Abfall zielgerichtet in den Behälter werfen. Das muss ja mörderisch stinken. Mieterinnen wie Natalia Czesnova. Wechseln diese Container zweimal pro Monat, glaube ich. Leute wohnen dort in der Nähe. Ich wohne auf dem 12. Stock, aber auf dem 2. Stock oder 3. Stock, das ist unmöglich. Das riecht interessant. Und außerdem unsere Müllcontainer, ich habe schon gesagt, nicht geschlossen ist. Und unser Wochenmarkt gibt es auf unserem Platz am Donnerstag und am Samstag, ja? Und alle Leute werfen unsere Container ohne Ende. Im Prinzip kennen wir das doch auch alle. Wenn die Wohnverhältnisse oder die Gemeinschaftsräume nicht mehr in Ordnung sind und verwahrlosen und sind schmutzig zum Beispiel oder die Briefkästen defekt und so weiter, dann habe ich doch auch keine Lust, auf alles zu achten oder Flecken zu beseitigen oder meine Papiere oder meinen Müll dann immer schön sauber zu entsorgen, sondern lasse ich auch eher mal was fallen. Es wird einem das ein Stück weit egal und es setzt einfach die Hemmschwelle total runter. Vandalismus, Schäden und so weiter, die werden dadurch beflügelt, wenn es einmal so heruntergekommen ist. Das ist eine Negativspirale, die sich dann in Gang setzt. Es ist eine Frage der Wertschätzung. Welche Wohnungen stelle ich den Menschen zur Verfügung? Und wenn ich Wohnungen habe, die solche gravierenden Mängel, wie wir sie ja aus Chorweiler kennen, aufweisen, dann heißt es, für diese Menschen ist die Wertschätzung relativ gering. Und wenn dann noch das schlechte Image von Chorweiler dazu kommt, dann ist es natürlich ganz problematisch. Cornelia Witzak-Junge ist Bezirksbürgermeisterin von Chorweiler. Wir müssen ja bedenken, dass ein großer Teil der Mieterinnen und Mieter Transferleistungen beziehen. Das heißt, die Stadt zahlt ohnehin die Mieten. Und für mich ist es vollkommen unverständlich, dass die Stadt sich auf den Standpunkt zurückzieht, es ist Privatrecht zwischen dem Mieter und dem Vermieter. Aber wir zahlen fröhlich für Wohnungen, die schimmelig sind, die den Anforderungen nicht entsprechen und so weiter und so fort. Und da meine ich, müsste eben auch seitens der Wohnungsaufsicht mehr passieren. Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Privat vor Staat. Die Privatisierung halte ich nach wie vor für richtig und es gibt wenig Argumente, die noch für öffentliche Wohnungsunternehmen sprechen, aber man muss einfach auch sehen, dass man die Menschen mitnimmt. Der Übergang vom öffentlichen Bestandshalter zum Private Equity Investor, der war einfach zu groß. Das war auch ein Kulturschock, der viele Mieter, viele Bürger auch einfach überfordert hat. Das ist ja das Prinzip. Eine organisierte, strukturierte Verantwortungslosigkeit muss man herstellen, damit das Geschäft funktioniert. Man muss versuchen, das Risiko, das eigentlich da ist und das immer jemand tragen muss, persönlich und mit seinem Kapital, das wegzudefinieren. Das ist die Aufgabe der Finanzindustrie. Das ist eigentlich der feine Unterschied. Alle, die Wohnungswirtschaft betreiben, haben Interesse, dieses abgegriffene Wort Nachhaltigkeit, ja, das haben die. Und wer aber Finanzpolitik bleibt, guckt, was kann ich investieren, was bringt mir am meisten Finanzen? Und damit geht die Schere total auseinander. Also das ist das Kriterium. Wohnungswirtschaft oder Finanzpolitik? Wir stehen sozusagen heute vor den Scherben dieser Privatisierungspolitik. Die Kommunen kratzen zurzeit sozusagen irgendwie ihr Geld zusammen, um ihre Energieversorger oder ihre Wasserbetriebe wieder aufzukaufen, weil sich eben gezeigt hat, dass privat, klar, können die besser wirtschaften, können die besser Rendite machen, aber was die nicht können, ist die Versorgung von Menschen in der Stadt sicherzustellen. Mir ist bisher nicht klar geworden, warum es ausgerechnet auf dem Wohnungssektor, beim wichtigsten sozialen Gut, warum es dort immer einen Mangel geben muss. Wenn ich heutzutage in ein Kaufhaus reingehe, wenn ich ein Auto kaufen gehe, ich habe ein Überangebot von irgendwelchen Dingen. Und hier ausgerechnet im Wohnungswesen muss es einen Mangel geben, damit der Wohnungsmarkt funktioniert. Und ich muss mich schon fragen, wie das denn so mit Menschenwürde ist und gewerkschaftseigener Wohnungsgesellschaft und dann die Genehmigung durch die Stadt, dann die Förderung durchs Land. Und da glaube ich, hat das Land und die Stadt haben eigentlich hier schon Verantwortung, dass sich hier diese Verhältnisse bessern. Und ich glaube nicht, dass man das immer nur abschieben kann mit wir haben kein Geld, das kostet zu viel. Dass es Investoren von Private Equity Fonds in deutschen Wohnungsbestand gibt, ist primär und unmittelbar zunächst mal das Resultat des politischen Willens, es genau so zu wollen. Das wurde so ermöglicht, durchgesetzt, die Regulierung des Wohnungsmarktes wurde verändert. Genau das kann man jederzeit mit politischem Willen auch wieder rückgängig machen. Monopoly mit Mietern. Finanzinvestoren am Wohnungsmarkt. Ein Feature von Beate Hinrichs. Es sprach Maren Kreumann. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Dirk Leiers. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Thomas Nachtigall. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2014. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.